Moritz Eggert, von dem wir gleich zu Beginn winterliche Vokalmusik ausgesucht haben. Hibernalische Gesänge mit der Sopranistin Friederike Wagner, der Altistin Silvia Fichtel, dem Tenor Rainer Trost und dem Bass Markus Hollop. Sandam, Hibernalische Gesänge, eine Komposition für Vokalquartett von Moritz Eggert, gesungen von Friederike Wagner, Sopran, Silvia Fichtel, Alt, Rainer Trost, Tenor und Markus Hollop, Bass. Das nächste Stück im Concerto Bavarese stammt von dem bayerischen Komponisten Josef Anton Riedel. Für Tonband und zwei Synthesizer schrieb Riedel seine Klangsynchronie 1, Studie 59, jetzt mit ihm selbst am Tonband. Die beiden Synthesizer spielen Alberto Vignani und Lorenzo Ferrero. Thank you. Klangsynchronie 1, Studie 59. Ein Werk von Josef Anton Riedl im Concerto Bavarese. Mit ihm selbst am Tonband sowie Alberto Vignani und Lorenzo Ferrero an den beiden Synthesizern. Sie hören Bayern 2, jetzt mit dem fränkischen Komponisten Walter Zimmermann. Er hat sich von antiker Philosophie ebenso wie von Denkern des französischen Strukturalismus inspirieren lassen. Viele seiner Stücke sind von lyrischer, teilweise asketischer Grundhaltung. Dabei strebt Zimmermann eine neue Form der Tonalität jenseits hergebrachter Festlegungen an. Hier sein Zwiegespräch der beiden Rosen nach einem Text von Edmond Jabez. Eine Aufnahme mit den neuen Vokalsolisten Stuttgart und dem Meitar-Ensemble. Thank you. Zwiegespräch der beiden Rosen, komponiert von Walter Zimmermann in Anlehnung an einen Text aus dem Buch der Fragen des französischen Schriftstellers Edmond Jabès. Gesungen von den neuen Vokalsolisten Stuttgart in Begleitung des Maitar-Ensembles. Hier ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, wo es mit Harald Genzmer weitergeht. Als Schüler von Paul Hindemith und Weggefährte von Hans Pfitzner und Richard Strauss war Genzmer einer der letzten Zeugen der Musik vor dem Zweiten Weltkrieg. Sein Werk umfasst alle Gattungen mit Ausnahme der Oper. Sein Flötenkonzert spielen die Flötistin Andrea Lieberknecht und das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken. Am Dirigentenpult Werner Andreas Albert. Thank you.

Thank you. Andrea Lieberknecht an der Flöte und das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken mit dem Flötenkonzert von Harald Genzmer. Die Leitung hatte Werner Andreas Albert. Sie hören Bayern 2, jetzt mit einem Werk von Reinhard Schwarz-Schilling. Hier sein F-Moll-Streichquartett als Adaption für Streichorchester, gespielt von der Symphonia Momentum unter der Leitung von Christoph Schlüren. Thank you. Thank you.

Die Symphonia Momentum unter der Leitung von Christoph Schlüren mit der Streichorchesterfassung von Reinhard Schwarz-Schillings Streichquartett in F-Moll im Concerto Bavarese, das heute mit Klavierklängen zu Ende geht. Inspiriert von der sagenumwobenen Welt um den berühmten Zauberer Merlin. Diese Sagenwelt hat Tancred d'Horst in seinem Theaterstück Merlin oder das wüste Land aufgegriffen, in dem er vom Scheitern jeglicher Utopie erzählt, vom Erscheinen Christi bis zu König Artus. Ausgehend von Tancred d'Horsts Theaterstück schrieb der Komponist Peter Michael Hamel sein Klavierstück Lancelot im Wasser tief, das er jetzt für uns spielt. Lancelot im Wasser tief. Eine Komposition, die Bezug nimmt auf das Schauspiel Merlin von Tancred Dorst. Geschrieben von Peter Michael Hamel, den wir selbst gerade am Klavier gehört haben.